Voller Sorgen, ich bete zu Gott jeden Abend, bitte erleb ich den Morgen. Denn die Welt ist gefährlich und sie hasst dich. Diese Welt ist gefährlich und sie hasst mich. Ich kämpfe jeden Tag gegen mein eigenes Leben. Ich krieg nichts mit, kommt da die Sonne oder kommt da der Regen? Bin ich glücklich oder nicht, kann ich etwas riskieren? Werde ich irgendwann gewinnen oder immer verlieren? Kein Plan. Es sind Fragen, die mich quälen. Soll ich Kippen bezahlen oder soll ich sie stehlen? Ist es das wirklich wert? Soll ich fighten dafür? Bleibt sie geschlossen oder macht sie jemand auf diese Tür? Keiner kann mir eine Antwort geben auf diese Fragen. Kann mir jemand erklären, warum sie sich einfach schlagen? Weil ich es nicht weiß, doch ich würde es gern wissen. Warum findest du es cool, aber ich find's beschissen? Menschen sich, ich weiß es nicht. Warum nennst du sie eine Lady, aber ich nenn sie eine Bitch? Ich geb mich nicht damit zufrieden, dass es ist, wie es ist. Denn ich würd gerne wissen, warum's denn ist, wie es ist. Warum fragst du dich denn nie, warum Sachen passieren? Warum blutjunge Mütter ihre Kinder verlieren? Warum Männer ihre Frauen schlagen oder betrügen? Warum verschweigen wir die Wahrheit und sind deshalb am Lügen? Warum haben manche Menschen kein schlechtes Gewissen? Alle sagen zu mir, warum willst du das wissen? Die nächste Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Warum denke ich nach und andere geben meinen Scheiß? Shit. Is wrong, a lot of things in your mind.